Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. David Bowie. Er war eine überragende Gestalt der modernen Popmusik. Er hat sich immer wieder neu inszeniert als Kunstfigur, hat abrupt die Musikstile gewechselt und immer Aufsehen erregt. Ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. Change it. Turn and face the strain. Change it. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. Hurry, turn on the thin white duke, throwing darts in lovers' eyes. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high. Sitting in the jungle, remember the Strazan. Major Tom, Ziggy Stardust und der Thin White Duke. Wer ist der Mann, der diese Figuren erfunden und die Popmusik mehrfach revolutioniert hat? David Bowie hat die Stile gewechselt wie andere das Hemd. Er spielte nicht nur den Mann, der vom Himmel fiel, er war auch verantwortlich für schrillen Glamrock und weißgewaschene Soulmusik. Bowie war auch derjenige, der die Idee des Musiktheaters in die moderne Popmusik geschleust, entrückte, Außerirdische und Außenseiter besungen hat. Bowie war ein Chamäleon und hat Verhaltensmuster geschaffen, die vorbildlich sind in Anbetracht des heutigen Persönlichkeitsdesigns, erklärte beispielsweise Katherine Johnson, die Kuratorin der großen David Bowie-Retrospektive, die 2013 im Londoner Victoria and Albert Museum stattfand. Er habe, so Johnson, Kunst, Design und Literatur vereint. Also, Vorhang auf. Hier ist die Geschichte einer mutigen Kunstfigur und ihres vielgestaltigen Werks. Bühne frei für ein verstörendes Musiktheater, in dem seelische Konflikte in die Zukunft verlagert und somit relativiert werden. Karrierebeginn in London. Vom Vorstadtrocker zum Außerirdischen. Die Kunstfigur und ihre Vorgeschichte. David Robert Jones, wie er eigentlich heißt, wird am 8. Januar 1947 im Londoner Stadtteil Brixton geboren. Seine Eltern gehören der Mittelschicht an. Sein Vater, Angestellter eines Kinderhilfswerks, sorgt für den gesellschaftlichen Aufstieg. Die Familie zieht zu Beginn der 50er Jahre in den gediegenen Vorort Bromley um. Davids Mutter hat bereits ein Kind, das sie in die Ehe mitbringt. Zwischen dem älteren Terry und dem kleinen David etabliert sich ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Now you've met the London boys, things seem good again. Someone cares about you. David gilt als höflich und schüchtern. Aber ganz brav kann er nicht gewesen sein. Bei einer Schulhofrauferei bekommt sein linkes Auge einen heftigen Schlag ab. Die Pupillenmuskulatur wird geschädigt und kann sich nicht mehr zusammenziehen. Fortan hat David Jones, so scheint es, verschiedenfarbige Augen. Das eine braun, das andere grau-grün. Ein Effekt, der ihn zumindest optisch von anderen unterscheidet. Ah, ah, ah. said the laughing gnome. Nach der Schule schlägt sich David Jones in einem Zickzack-Kurs durch Londons Musik- und Kunstszene. Er arbeitet in einer Werbeagentur, spielt im Marquee, dem Club, den die Rolling Stones und die Yardbirds bekannt gemacht haben. Er besucht ein buddhistisches Kloster, besingt Demobänder, spielt in diversen Jazz-, Blues- und Beatbands. Außerdem wird er Schüler des unkonventionellen Choreografen Lindsay Kemp, der ihn in der Kunst des freien Tanzes unterweist. 1967 legt David den Allerweltsnamen Jones ab. Der Londoner nimmt den Familiennamen eines Amerikaners aus dem Wilden Westen an. So wird aus David Jones David Bowie, ein Folky, der doppelbödige Songs über Bob Dylan und Andy Warhol schreibt. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Im Kino sieht David Bowie 1968 einen wegweisenden Film. Das ausgerechnet das Science-Fiction-Epos 2001, Odyssee im Weltraum, von Stanley Kubrick entscheidend für sein futuristisches Songbook sein wird, weiß er aber noch nicht. Zu Hause denkt er die Geschichte weiter und erfindet in einem Song die Story über einen Astronauten, die nicht gut ausgeht. Der Raumfahrer Major Tom beendet die Kommunikation mit der Erde und beschließt, mutterseelenallein durchs Weltall zu schweben. Den Liedtext betitelt Bowie mit einem Wortspiel. Aus Space Odyssey macht er Space Oddity, also die Merkwürdigkeit des Weltalls. Die Single mit der aufwendig arrangierten Weltraumballade kommt 1969 in die Läden, 9 Tage vor der ersten Mondlandung. Space Oddity ist das erste Beispiel von Bowies Zukunftsmusiken. In Songs wie Starman, Life on Mars und Hello Spaceboy oder auch Black Star greift er das Thema auf und variiert es. Space Oddity schafft es bis auf Platz 5 der englischen Charts und beschert Bowie einen ersten Hit. Space Oddity, das von der Zukunft erzählt, sprengt den Kosmos der üblichen Songschreiberthemen. Das Lied geht über Innerlichkeit, Beziehungsprobleme und Sozialkritik weit hinaus. Veränderung bedeutet Freiheit. Das ist die Quintessenz des ersten Songs der Hunky Dory-Platte, die Bowie 1970 veröffentlicht. Das Cover zeigt ihn mit langen blonden Haaren, andächtig feminin oder zumindest androgyn blickend. In einem aufsehenerregenden Interview bekennt er sich zur Homo- bzw. zur Bisexualität. Homosexualität durfte im Königreich nicht im öffentlichen Raum gelebt werden, in Hotels oder wenn etwa ein Dritter im selben Haus war. Aber zumindest war sie seit 1967 nicht mehr strafbar. Bowie, der engen Kontakt zu schwulen Männern hatte, schätzt deren außergewöhnlichen Sinn für Mode sowie den Hang zu theatralem Gebaren. Jahrzehnte später hat ihn der Münchner Journalist Adrian Kreie in New York interviewt. Dieses Auflösen der Gendergrenzen, die er am Anfang betrieben hat, und dieses Spiel mit neuen Formen und eben auch diese Idee als Gesamtkunstwerk, das war schon was ganz Neues und ganz Tolles. Das Studioalbum, das 1972 veröffentlicht wird, bringt die Wende. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars geht durch die Decke. Künstlerisch wie kommerziell. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. Der Londoner Sänger, gewandet in ein schillerndes Fantasiekostüm, erzählt darauf die Geschichte eines Außerirdischen. Ziggy Stardust ist ein Rockstar vom Mars, der von einer Band namens Spiders of Mars begleitet wird. Ziggy, dem Sex und den Drogen verfallen, lebt den Rock'n'Roll-Mythos mit Haut und Haaren. Wie der Heiland predigt auch er Liebe und Frieden. Doch sein ausschweifendes Leben entwertet seine Botschaft, entfernt ihn von den Fans. Am Ende steht die tragische Hymne Rock'n'Roll Suicide. You're not alone. Bowie wird mit diesem Album zur zentralen Gestalt des Glamrock. Glamrock. Das ist ausgefallene Musik und extravagantes Auftreten. Geschminkte Gesichter, Glitzeranzüge in Silber- und Goldlamé und riesige Plateauschuhe. All das soll wie die Songtexte die Grenzen der bestehenden Geschlechterrollen verwischen. Eines der bekanntesten Glamrock-Werke ist die Filmkomödie und das Musical Rocky Horror Picture Show. Von Freunden und Helfern. Wer der Kunstfigur unter die Arme greift. Bowie hat den Glamrock geprägt wie kein zweiter, aber nicht alles allein erschaffen. Während seiner gesamten Karriere ist er auf hochkreative Kompagnons angewiesen. Dass er mit ihnen das Rampenlicht teilen muss, macht Bowie allerdings nichts aus. Im Gegenteil, es steigert seinen Ruhm. Vielleicht, weil er derjenige ist, der andere Talente erkennt und sie gewähren lässt. 1969 hat Bowie in London Mary Angela Barnett, kurz Angie, kennengelernt. Die junge, umtriebige Amerikanerin wird zu einer Art Ersatzmutter. Angie und David heiraten, kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, führen aber weiterhin eine offene Beziehung. Ihren Sohn, der 1971 auf die Welt kommt, nennen sie Zoe. Eines von vielen Rockstar-Kindern mit höchst ungewöhnlichem Namen. Die laute, unkonventionelle Angie ist jedenfalls ein Aktivbündel. Sie organisiert viele Konzerte und empfiehlt Bowie, ausgefallene Songformen zu nutzen. So erklingt im Ziggy-Opener Five Years, einer dystopischen Endzeitbeschreibung, der Refrain nur ein einziges Mal. We had 5 years left crying. News guy wept and told us. Angie Bowie entwirft zudem die ausgefallenen Kostüme der schillernden Glamrock-Helden. Sie schminkt Bowie und die Musiker, sorgt mit exzentrischen Frisuren für futuristisches Aussehen. Ziggy goes to America. Vom Rock zum Soul, wie aus Bowie in den Staaten ein Superstar wird. Everybody. This is me. London, Juli 1973. Nach einer Tournee trennt sich Bowie überraschend von den Spiders. Not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Der Rockstar setzt seinen Höhenflug nun in den Staaten fort. In schneller Folge erscheint Hit auf Hit, Album auf Album, darunter Rockklassiker wie Diamond Dogs und Aladdin Sane. Der Name Aladdin Sane kann auch Aladdin Sane ausgesprochen werden. Der Titelheld wäre, so gesehen, ein irrer Kerl. Dieses Album schmückt eines der bekanntesten Coverbilder der Popgeschichte. Ein Blitz teilt Bowies weiß geschminktes Antlitz von oben nach unten. Die Songs dieser Epoche fußen weiterhin auf der Figur des Ziggy Stardust. Mit Bowie hält eine bestimmte Künstlichkeit Einzug in die Popmusik. Vor Bowie gilt Authentizität, Echtheit als wichtiges Qualitätsmerkmal. Rockmusiker wie Neil Young stehen für diese Auffassung. Bowie betont dagegen in seinen Produktionen die Nahtstellen des Konstrukts Popmusik. Durch beständige Wechsel macht er die Maske sichtbar, die im Grunde jeder im einen oder anderen Sinne trägt. Das Switchen der Stile und der Images zelebriert Bowie absolut angstfrei. Es gibt eine Erzählung von Madonna, die in einem Interview oder in irgendeiner Biografie mal eben gesagt hat, wie wichtig das Ziggy Stardust-Konzert für sie gewesen ist, das sie damals als Teenager in Michigan gesehen hat. Und dass das eigentlich der entscheidende Moment war, wo sie begriffen hat, was sie sein will und was sie werden will und was sie machen will. David Bowie hat einfach große Fragen gestellt und dann auch große Fragen unter Umständen in Leuten angestoßen. Solche Figuren gibt es selten. Aber er hat natürlich Dinge bewegt und auch angestoßen, aufgemacht, die dann erlaubt haben, Leuten wie Prince oder auch Michael Jackson alle Grenzen niederzureißen und im Prinzip sowas wie dieses postkulturelle, postethnische Zeitalter einzuläuten. Hey, Seine Imagewechsel erklärt Bowie in den 70er Jahren noch so. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal. Er sei schon immer, sagt Bowie, Sammler gewesen. Jemand, der Persönlichkeiten und Ideen sammle. Im Grunde eine simple Mischmasch-Philosophie. Bevor sich das Image des androgynen Rockstars abnutzt, erfindet Bowie einfach ein neues. Außerdem wechselt er abrupt den Musikstil. Mitte der 70er Jahre kleidet sich der spindeldürre Entertainer in schicke, weite Anzüge. Darin kommt er wie ein Dandy oder ein Gigolo alter Schule daher. Ein modebewusster, urbaner Typ des Außenseiters. Don't let me hear you say lights taking you nowhere. Mit afroamerikanischen Musikern spielt der neue Bowie das Album Young Americans ein. Plastic Soul, wie er seine Fassung des schwarzen Rhythm and Blues nennt. Bisher gelang es kaum einem Weißen, derart funky und tief schwarz zu klingen, wie dem Thin White Duke, der dünne weiße Fürst, wie Bowie die neue Erzählfigur des Station-to-Station-Albums nennt. Adrian Kreie, der mehrere Jahre in New York gelebt hat, erinnert sich. Die afroamerikanische Community hat David Bowie immer sehr geschätzt. Zum einen, weil er schon relativ früh mit Identitäten gespielt hat und die Identitäten aufgelöst haben. Das war immer so ein Grundmotiv dann auch in der afroamerikanischen Kultur und auch in der Literatur bei denen. Und als er dann selber angefangen hat, Soul-Musik zu machen, wurde das aber nie als epigonal empfunden, sondern immer eher als da ist einer, der ist so gut. Also David Bowie durfte bei Soul Train auftreten als einer der wenigen weißen Musiker und die haben ihn dort auch gefeiert. 1976 übernimmt er die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Film Der Mann, der vom Himmel fiel von Nicholas Roeg. Darin spielt er einen Außerirdischen, der sich auf der Erde als Popstar tarnt, um seinem eigentlichen Auftrag nachzukommen, nämlich lebensnotwendiges Wasser für seinen Planeten zu besorgen. Als Bowie in Los Angeles wohnt, versinkt er immer mehr in einer durch schweren Drogenkonsum induzierten Paranoia. Menschliche Kontakte hat er nur noch in Arbeitssituationen, auf der Bühne und im Aufnahmestudio. Wendepunkt Berlin. Wie Bowie in der Mauerstadt zu sich kommt. Nach einem Aufenthalt in der Schweiz entscheidet sich Bowie, nach Berlin zu ziehen. Er nutzt die unglamouröse Großstadt, die durch den Kalten Krieg geprägt ist wie keine andere, als Entzugsklinik und Ausnüchterungszelle. Die Berliner ignorieren den Star jedenfalls ebenso wie die Mauer, die Deutschland teilt. Bowie kauft im KDW ein, im Kaufhaus des Westens, ohne angesprochen zu werden, und hängt im Dschungel ab, einer Diskothek im Stadtteil Schöneberg. Zum Arbeiten nutzt Bowie das große Hansa-Studio an der Berliner Mauer. Nach weißem Rock und schwarzem Soul erklärt er nun den in Deutschland entwickelten Elektropop von Kraftwerk und Tangerine Dream zum Ideal. Bowie arbeitet in Berlin eng mit seinem Landsmann Brian Eno zusammen. Ein außergewöhnlicher Produzent und musikalischer Freigeist, der keine Angst vor künstlich klingenden Effekten hat. Low, Heroes und Lodger. Drei außergewöhnliche Alben spielt Bowie in Berlin ein. Darunter irritierende Klangkunstwerke ohne Worte und Rocksongs wie das programmatische Sound and Vision oder Heroes. Der kühle Song über ein Liebespärchen spielt im Schatten der Mauer, Romeo und Julia im Niemandsland gewissermaßen. Eines der wenigen Lieder, die die Folgen des Kalten Kriegs thematisieren. In Berlin gelingt es Bowie, auf Maskeraden zu verzichten. Er wird zu dem Künstler, der er schon immer sein will. Auf künstlerische Alter Egos wie Ziggy Stardust oder den Thin White Duke kann er nun verzichten. Die Fotosession für das Heroes Cover zeigt ihn gänzlich ungeschminkt, mit entspannten Gesichtszügen. Ashes to ashes, bunk to bunk it. We know Major Tom's a junkie. In dem synthetisch klingenden Song Ashes to Ashes von 1980 äußert sich Bowie selbst oder autoreferenziell. Der Text des Liedes suggeriert, dass der Weltraumfahrer Major Tom aus Space Oddity heroinsüchtig war und sich im Drogenrausch im Weltraum wähnte. Nach einer wechselhaften Karriere, nach kommerziellen Höhenflügen und künstlerischem Ausverkauf während der 80er Jahre und nachdem er seine Rolle als Elder Statesman des modernen Pop in den 90er Jahren akzeptiert hat, blickt Bowie 2013 von New York aus auf sein Leben zurück. Auf dem Album The Next Day rückt der Berliner Aufenthalt wieder in den Blick, als die Zeit, in der er zu sich selbst fand. Bowie besingt mit deutlich gealterter Stimme Orte, an die er sich im Rückblick erinnert. A man lost in time, near Cardiff. David Bowie stirbt am 10. Januar 2016 an Leberkrebs. Zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag und der Veröffentlichung von Black Star, seinem 26. Studioalbum. Kurz zuvor hatte er sich noch einen letzten Traum erfüllt und ein Musical geschaffen. Bis zuletzt hält David Bowie alias David Jones seine Inszenierung als Popstar aufrecht. Bis zuletzt führt er ein selbstbestimmtes Leben, das Eindruck macht. Es war eine einzigartige Inszenierung, hatte was extrem Morbides, hatte dann aber auch so was Erlösendes, Befreiendes. Hier geht jemand wirklich ganz bewusst auf seinen Tod zu und schafft dann nochmal was, das dann auch damit zu tun hat. Look up here, I'm in heaven. I've got scars. Ich fand das Album damals extrem faszinierend, mit allem drumherum und diesem Tod und diesen letzten Bildern, wo er Tage bevor er gestorben ist, nochmal lachend auf einer Party stand, wie jemand, den man eigentlich um sein Leben beneidet. Ob dieses furchtlose Leben, das schillernde Werk und die Geschichten über Außerirdische und Weltraumfahrer auch noch unsere Nachkommen berühren werden? Es ist höchst wahrscheinlich. Sie hörten David Bowie, das Chamäleon des Pop, von Markus Meyer. Gesprochen haben Katja Amberger, Stefan Merki, Jennifer Güsel und Frank Mannhold. Regie Markus Meyer. Technik Helge Schwarz. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.